Europa braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat. Von Thilo Sarrazin. Gelesen von Jürgen Holdorf. Einleitung. Für die Behandlung gesellschaftlicher Fragen recht nützlich ist der amerikanische Grundsatz »If it ain't broke, don't fix it«. Nach diesem Grundsatz hätte für die Deutschen das allerletzte, was Anfang der 90er Jahre in ihrer Gesellschaft der Reform und Änderung bedurfte, die Währung sein dürfen. Auch der glühendste Euro-Befürworter hat ja in Deutschland niemals versucht, mit dem Argument zu punkten, die D-Mark habe sich nicht bewährt.